Einen Mietwagen besorgen. A16. Hören Sie. Welchen Wunsch hat der Gast? Welche Hilfe bietet das Hotelpersonal an? Können Sie für morgen einen Mietwagen besorgen? Eigentlich macht das die Autovermietung, aber ich kann für Sie anrufen. Das ist aber nett von Ihnen. Und können Sie mich beraten? Wir sind 3 Personen. Hier ist der Prospekt. Da kommt zum Beispiel ein Renault in Frage. Wie lange wollen Sie den Wagen denn mieten? 4 Tage. Ein Renault kostet zwischen 48 und 50 Euro am Tag. Er hat 4 Türen. Oder Sie nehmen einen Fiat. Der hat dann... Ich denke, wir nehmen den Renault Kombi.